Live Talk Radio 0800 220 5050. Domian im WDR Fernsehen und bei 1Live. 1Live 0800 220 5050. So, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Unser Thema heute Nacht heißt Haut. Ich möchte gerne mit euch rund um die Thematik Haut sprechen. Stichwort Krankheiten, Stichwort Erotik, Stichwort Unfälle. Wir können vielleicht auch reden mit dem einen oder anderen, der süchtig vielleicht ist nach Solarium. Es gibt ja so Leute, die irgendwie jeden Tag oder sogar mehrfach am Tag ins Solarium gehen und entsprechend aussehen. Wir können über Zellulite sprechen, wir können über Vorhaut sprechen, was auch immer. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de und wenn ihr mailt, bitte nicht die Telefonnummer vergessen. So, die erste Anruferin heute Nacht ist die Katharina. Guten Morgen. Hallo. Hallo Katharina, 21 Jahre bist du. Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt. Also. Ja, das ist gleich weg. Katharina, zum Thema Haut hast du dich gemeldet. Warum? Ja, also ich habe eine Hautstörung, Hautkrankheit, weiß ich nicht. Ich würde sie lieber als Krankheit bezeichnen, weil ich habe Haare am Körper wie ein Mann. Aber nicht überall, sondern nur am Dekolleté, am rechten Arm und an der rechten Schulter, wo es mich wirklich stört und halt am Bauch. Also Dekolleté, rechter Arm, linker Arm nicht. Nein. Und Schulter. Ja. Kein Bartwuchs? Doch, am Kinn habe ich auch noch. Aber das mache ich mir weg. Das ist, ja. Aber wenn ich es wachsen lassen würde, dann hätte ich einen Ziegenbart wahrscheinlich. So. Aber sieht ja dann auch nicht so ganz schön aus für ein Mädel. Nein, ich bin noch so jung. Und sag mal, mit dem Dekolleté, also du hast Brusthaare auf gut Deutsch. Wie stark ausgeprägt sind die? Also eigentlich von der rechten Seite ist mehr und es wächst langsam zur linken über, würde ich so sagen. Nur ein kleiner Streifen oder ein richtiges, ein dickes Band? Ein dickes Band, was sich über die rechte Schulter schon zuwächst, kann man sagen. Wie seltsam, dass es dann über die rechte Schulter geht. Und ist das ein dichter Haarbewuchs? Wenn ich es wachsen lassen würde, dann wäre es wie beim Mann. Ganz normal jetzt. Ja. Ich würde jetzt sagen, zeig mir deine Brust, um zu vergleichen. Nee, das gibt's hier nicht. Keine Striptease nach Mitternacht hier. Das wäre noch schöner. Dann explodieren ja unsere Quoten, das wollen wir auch nicht. Katharina, also unterhalb des Körpers, aber nicht außergewöhnlich. Beine? Nein, nicht außergewöhnlich an den Beinen. Oder ich habe diesen Haarwuchs, wo Frauenärzte sagen, das ist normal, über diesen Bauch, diesen Streifen vom Schambereich, ja, zum Bauchnabel. So, und das ist dann aber noch normal, würde ich sagen. Und der stört mich. Du hast gerade am Anfang gesagt, ist das eine Art von Erkrankung? Also ich habe mich nur im Internet schlau gemacht, weil die Ärzte, mit denen ich gesprochen habe, die können mir nicht sagen, was ich verstehe. Also im Internet heißt es, dass es teils genetisch, teils hormonell ist. Mhm. Und so wie ich es bei mir erklären kann, ist es, dass ich dass es ein Gen ist, das inaktiv war und durch hormonelle Einflüsse, als ich in die Pubertät kam, mhm, aktiviert wurde. Ja. Das ist bei jedem Menschen so, dass der dieses Gen hat, ja, zum Haarwuchs. Das ist halt Natur, aber dass es halt unterschiedlich anschlägt. Und mhm, bei mir ist es halt angeschlagen. Ich habe mich untersuchen lassen. Und sonderbar finde ich, dass es auch nur gerade an so kuriosen Stellen ist. Ja. Und sich dann eben auf dem Arm zeigt und auf dem anderen Arm nicht und so weiter. Ja, das ist Also es ist irgendwie eine genetische Ursache, aber man kann nichts dagegen tun, medizinisch? Nein, also es gibt nur die eine Möglichkeit, um die Haare wegzubekommen, und das ist eine Lasertherapie. Ja. Was die Ärzte machen können, dass sie es mir verschreiben, ist nur hormonell. Aber davon gehen die Haare nicht weg, sondern sie sagt mir, das Haar wird weicher und vielleicht ein bisschen heller, aber mehr können wir da nicht tun. Gut, das hilft dir wenig. Nö, also ja, es ist mir egal, ob ich über weiches oder natürlich ruhiges Haar passe. Klar. Hast du das denn schon weglasern lassen? Nein, ich habe kein Geld dazu. Ist das denn so, wenn man das lasert, ist es dann wirklich weg oder kommt es nach einer gewissen Zeit dann auch nochmal wieder? Also so wie es heißt, ist es 3 bis 8 Jahre, aber es gehört zu den dauerhaften Haarentfernungen. 3 bis 8 Jahre, danach können Haare wieder sprießen, aber dann nicht mehr so stark und auch nicht in dem dunklen. Immerhin 3 bis 4 Jahre ist ja schon eine ganz gute Zeit. Ist das verbunden mit Risiken? Hast du dich schlau gemacht? Oder mit Schmerzen? Mit Schmerzen und Risiken? Schmerzen sollen nadelstichmäßig sein, höchstens. Risiken können Narbenbildung, helle Haut führen, aber ich bin eh ein heller Hauttyp, das wird nicht auffallen. Also das würdest du in Kauf nehmen? Ich würde es in Kauf nehmen. Im Moment bleibt ja... Zehenschmerzen auch, wenn die nachwachsen oder so, dann vernarbt sich das oft und ich habe jede Woche irgendeine andere Entzündung auf der Haut. Das heißt, du bist jeden Tag quasi oder jeden zweiten Tag am Rasieren? Ja, auf den Armen bin ich seit diesem Sommer am Epilieren, weil ich gemerkt habe, dadurch hält es ungefähr eine Woche. Vielleicht 2-mal die Woche muss ich epilieren, weil das unterschiedlicher Haarwuchs ist. Epilieren heißt rauszupfen, ne? Ja, durch so ein Gerät. Ja. Auch wenn du das, epilierst du das auf der Brust auch? Ja. Ja, das tut ja auch weh. Lieber als rasieren, weil rasieren, das geht so schnell, ich habe manchmal das Gefühl, ich kann mich morgens rasieren und nachmittags ist schon nachgewachsen. Ja. Und selbst, wahrscheinlich selbst wenn es rasiert ist, wenn man genau drüber fasst oder sogar ein bisschen drückt, in die Haut reindrückt, spürt man es immer noch. Oder man sieht es vielleicht sogar, dass da... Man sieht es auch, wenn man sieht das auch. Genau, ja, ja. Und das Kinn musst du natürlich auch rasieren oder rauszupfen. Damit ja, das zupfe ich und rasiere ich, je nachdem, weil durch das Nachwachsen... Das ist so unterschiedlich. Manchmal habe ich ganz dunkle Haare, die muss ich wegmachen, die kann ich nicht wegrasieren, weil sonst sind die schwarz, man sieht es eh. Und jetzt zum Beispiel auf den Wangen ist eher ein weicher Flaum, aber es ist schon viel und es ist hellblond. Mhm. Wie ist denn die Reaktion von Männern auf dich, von Jungs? Ich denke mal, Männer sehen im ersten Augenblick drüber weg, so was das Gesicht angeht. Und den Rest verstecke ich meistens. Und bis zum Ausziehen ist es schon Ewigkeiten nicht mehr gekommen. Deshalb? Ja, deshalb. Weil du dich schämst davor, eventuell vor der Reaktion, dass die Männer sagen, was ist das denn? Ja, ich bin dann manchmal stärker behaart als der Mann neben. Was der Mann. Hattest du denn schon mal eine Beziehung? Eine. Und wie lange hat die gedauert? 4 Wochen. Ach. Und Sex wollte ich nur im Dunkeln und er durfte mich auch nicht überall anfassen. Also ist das schon eine gravierende Einschränkung deines Lebens und eine große Belastung für dich? Ja, das würde ich sagen. Was würde denn so eine Lasertherapie kosten? Also wenn ich alles machen würde, da habe ich schon zusammengerechnet ungefähr 6.000 Euro. Das ist eine Stange Geld. Ja, und ich bin nicht kreditwürdig. Ja. Hast du dich mit der Krankenkasse mal unterhalten? Ich meine, das ist ja nun wirklich nicht eine rein kosmetische Sache, sondern es ist ja verbunden mit einer großen Einschränkung der Lebensqualität. Und Das sagst du, und das sage ich auch, und das würde jeder Mensch auch sagen, aber es gehört einfach nicht dazu, genauso wie eine Busen-OP, wenn jemand sich wegen kleinen Busen schämt, wo vielleicht nur Brustwarzen zu sehen sind. Das kann ich verstehen. Hast du dich schlau gemacht schon? Ja. Ja. Also ich bin nicht zu meiner Krankenkasse gegangen, ich bin wieder nur ins Internet, um anonym zu bleiben, weil ich einfach Angst hatte, ich schaue mich an und wissen mein Problem. Und also ich will dir da nicht im geringsten eine Hoffnung machen. Aber ich weiß schon, dass es gewisse Dinge gibt, die im ersten Moment, vielleicht im ersten Ansehen, könnte man sie als kosmetisches Problem darstellen, die aber durchaus eine gravierende seelische Beeinträchtigung für den Menschen darstellen. Dass solche Dinge, egal was es ist, von Krankenkassen mit übernommen werden oder teilübernommen werden. Ich würde hier gerne mal unsere Mitarbeiter im Hintergrund anbieten. Vielleicht können wir dir irgendwie da ein bisschen helfen. Es kann ja sein, dass es da doch irgendwie eine Möglichkeit gibt, dass du es finanziert bekommst oder zumindest teilfinanziert bekommst. Denn es ist ja, so wie du es geschildert hast, für mich völlig eingängig, dass es eine große Einschränkung deines Lebens ist. Ja, also meine Hoffnung, ich muss Hoffnung haben, sonst kann ich nicht leben. Ja. Meine Hoffnung ist einfach, dass ich einen guten Job kriege und dass ich darauf einfach hinspare. Ja. Also ich möchte Krankenschwester werden. Ich denke mal, das ist eigentlich meine einzige Chance, weil ich weiß nicht, kreditfähig bin ich einfach nicht, weil ich Schülerin bin. Mhm. Ich kann mir nicht 6.000 Euro von der Bank leihen und ich kenne auch keinen, der das tut. Also finde ich einen guten Plan. Sparen ist immer gut und so ein Ziel zu haben ist auch immer gut. Dennoch finde ich, sollten wir den anderen Weg auch mal nochmal ein bisschen durchforsten, ob es da vielleicht doch nicht die eine oder andere Möglichkeit gibt. Ich fände es super und wenn ich dein Krankenkassendirektor wäre, würde ich sofort sagen, komm Mädel, hier hast du die Lasertherapie. Das ist eine gute Sache für dich. Katharina, du legst mal bitte auf und du wirst von meiner Psychologin, der Anja, angerufen. Nicht wegen eines psychologischen Problems, sondern wir wollen mal gucken, ob wir dir irgendwie da ein bisschen helfen können. Okay. Alles Liebe, alles Gute. Danke dir. Tschüss. Tschüss. Unser Thema heute Nacht, ihr Lieben, heißt Haut. Ich möchte gerne mit euch über die Haut reden. Über eure Haut. Vielleicht seid ihr sehr schwer hauterkrankt und eine Hauterkrankung behindert euch in eurem Leben oder vielleicht schon euer Leben lang. Vielleicht hattet ihr schweren Hautkrebs und habt es geschafft, doch aus dieser dramatischen Krankheit herauszukommen. Vielleicht hattet ihr mal schwere Hautverbrennungen und mögt darüber erzählen, wie das alles dann verlaufen ist danach. Aber die Haut ist natürlich auch unser größtes Organ. Und das heißt, da ist natürlich Sinnlichkeit, Sexualität, Erotik auch ein großes Thema. Wenn ihr mir da was erzählen wollt, wie empfindlich ihr vielleicht in Sachen Haut seid, was ihr gerne auf eurer Haut spürt, was euch sehr sexuell sehr stimuliert, dann könnt ihr mich natürlich auch gerne anrufen. So, 0800 220 5050. Nächster Anrufer ist die Maike und Maike ist 40 Jahre. Hallo Maike. Hallo Domian, moin moin. Guten Morgen. Ja, zum Thema Haut. Ich habe Vorunkulose. Das ist eine Krankheit, die sich mit Abszessen wo sich Abszesse bilden. Sag es nochmal, wie heißt das? Vorunkulose. Vorunkulose. Ja, ein Vorunkel kennst du ja. Ach, ein Vorunkel, ja klar, ja. Genau. Mhm. Und ein Vorunkel ist gleichzusetzen mit einem Abszess. Ich habe halt viele eitrige Stellen, die immer offen sind, immer nur am Siffen sind. Am ganzen Körper? Nee, ich habe sie hauptsächlich im Schambereich und da ich sehr viel dicker bin als andere Menschen, habe ich es auch unter meiner Fettschürze, nennt sich das, also unter meinem Hängebauch. Ja. Ja, und habe dadurch bedingt ewig offene Stellen, bin ewig wund, bin ewig nass. Ich habe so eine Einlege, ja, Binden sind das nicht, aber so wie Babywindeln, so eine Endloswindel. Mhm. Ja, die muss ich mir dann ständig zwischen die Beine packen und habe halt ewig nur siffenden Kram da unten. Ist sehr ekelhaft und sehr... Ja. Wie lange hast du das schon? Also das erste Mal habe ich das gekriegt, wo ich 8 Jahre alt war. Ach. Aber noch lange nicht so schlimm. Also sehr schlimm gekriegt habe ich es jetzt so die letzten 5 Jahre. Mhm. Mit 8 Jahren schon? Mhm. Wie entsteht sowas? Wie hat man dir das erklärt? Warum hast du das? Also ich habe es gekriegt, weil, also das ist eine Erbsache. Mein Vater hat es gehabt und meine Großeltern oder meine Großmutter hat es gehabt. Mhm. Ja, und die haben es halt weitervererbt, ne? Wie groß sind diese Vorunkel, Geschwüre? Also den schlimmsten, den hatte ich hinten an der Pobacke eigentlich. Mhm. Da war faustgroß. Faustgroß? Mhm. Und das ist so, dass du dann, also die werden operiert, weil anders kriegen wir die nicht mehr weg, weil ich bin schon resistent gegen Penicillin. Mhm. Ich habe schon so viel Penicillin geschluckt, dass es halt wirklich nicht mehr wirkt. Das heißt, am Anfang ging das mit Penicillin? Ja, dann ging so der Hauptherd ging zurück, die Entzündung ging zurück. Sind die vollkommen gefüllt mit Eiter? Mhm. Ja? Ja, genau. Mit Eiter und Flüssigkeit. Und Eiter, Blut und Wasser, Wundwasser. Mhm. Ja. Und die werden auch wegoperiert? Mhm, die werden, also... Das heißt, wenn dir eine Faust groß war, hast du ja ist das ja ein riesen Krater, der da entstanden ist. Ich habe ein faustgroßes Loch am Po gehabt, ja. Mhm. Wie viel Mal bist du schon operiert worden? 20, 25 Mal. Und alles in dieser unangenehmen Region unterleib. Ja. Du sagst, auch im Bereich der Scheide? Ja. Auch in also nicht in der Innenscheide, sondern mehr so an den äußeren Schamlippen. Mhm. Ja? Also es reicht dann so von den Leisten halt zu den Schamlippen rüber. Ja. Bist du denn da auch schon operiert worden, ja, an den Schamlippen? Ja. Bin ich jetzt zum Beispiel im Januar operiert worden, da habe ich den Schläuche eingesetzt gekriegt, damit ich einen ewigen Abfluss habe. Mhm. Diese Schläuche wurden mir dann irgendwann wieder gezogen und jetzt habe ich halt offene Stellen, wo ewig dieses Wundsekret abläuft. Ich stelle mir das auch sehr schmerzhaft vor. Das ist oberschmerzhaft, ja, also es ist so... Beim Gehen, beim Sitzen, ich kann nicht liegen, weil ja auch dadurch, dass ich dicker bin, halt meine... ich sag mal, meine Massen, die ziehen das ja runter, wenn ich jetzt so auf der Seite liege und ich habe so ein Ding am Bauch, dann zieht es das alles runter, wenn ich auf dem Rücken liege oder wenn ich auf dem Rücken liege, drückt mein Bauch da drauf. Also es sind Schmerzen, das kannst du dir nicht vorstellen. Also, ja, du hast gerade gesagt, du hast so eine richtige Fettschürze nach unten hängen. Wie schwer bist du? Muss ich das sagen? Ja, komm, jetzt ist ja egal, sag's mal. Ja, 160. 160, bei einer Größe von? 1,74. Ja, ist natürlich schon eine ganze Menge. Ja, also was mir jetzt noch hilft, also ich gehe jetzt irgendwann demnächst ins Krankenhaus und dann bekomme ich einen Magenbypass. Ja. Das heißt, dass die Speiseröhre direkt mit dem Dünndarm verbunden wird. Ja. Und dadurch nehme ich selbstständig extrem ab. Ja. Ist das so deine letzte Hoffnung und Rettung? Das ist meine allerletzte Rettung. Ich gehe davon aus, dass du wahrscheinlich auch schon 100.000 Diäten gemacht hast. Und ich glaube, ich bin Diätexperte. Aber warst du denn immer schon, auch als junges Mädchen, immer etwas fülliger? Ja, ja. Immer dick gewesen. Das heißt, es ist eigentlich ein Schicksal bisher, dass du so dick warst. Ja, ganz schlimmes Schicksal. Ja. Ist es denn auch verbunden damit, dass du schon auch viel isst und das nicht so im Griff hast? Ja, na klar, also von nichts kommt nichts. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass es Leute gibt, die von alleine dick werden. Ja. Also ich esse schon mehr als andere Frauen. Hast du denn die Hoffnung, wenn jetzt dieser Magenbypass gelegt wird und du hoffentlich dann so peu à peu immer mehr abnimmst, dass diese Krankheit dann auch eher in den Griff zu kriegen ist? Dann kann ich ein Tüttelchen Totaloperation kriegen. Dann wird mir gesamtes Gewebe und gesamte Haut zwischen den Beinen, also vom Po bis zu meiner Fettschürze wird mir die komplette Haut entfernt. Das komplette Gewebe, das infizierte Gewebe darunter wird entfernt. Ja. Und dann so überschüssige Haut, die ich dann dadurch, dass ich schnell abnehme, behält man ja viel Haut über, weiß man ja. So, und die wird dann an den gesunden Stellen meines Körpers abgeschnitten und dahin verpflanzt. Das klingt aber auch alles sehr aufwendig und sehr schmerzhaft und kompliziert. Also das wird ein Klinikaufenthalt, wenn ich diese große OP kriege, vom halben Jahr ungefähr. Ist es denn dann gewährleistet, dass es nicht wieder ausbricht? Nein. Boah, dann hast du aber was vor dir und wirst da was auf dich nehmen müssen, Maike. Ich habe aber auch schon jede Menge hinter mir und ich denke, dass das für mich das kleinere Übel ist. Ich hoffe, dass das klappt und dass sie alles, was infiziert ist, wegkriegen. Wie viel Kilo musst du denn runter? Also mindestens die Hälfte. Mindestens auf 80 Kilo runter. Vorher hat das gar keinen Sinn, diese Totaloperation, wie du es gerade genannt hast, machen zu lassen. Nee, weil ich dann ja auch nicht genügend Haut über habe. So, ich fasse das nochmal zusammen. Im Prinzip hast du ständig irgendwo Geschwüre. Im Unterleibbereich, immer. Das heißt, du hast ständig Schmerzen und bist ständig damit beschäftigt. Und hast auch irgendwie ständig Angst vor der nächsten OP wahrscheinlich. Jein. Also ich bin ja immer froh, wenn ich eine OP kriege in Tüttelchen, weil mir dann geholfen wird. Weil das dann wieder eine Erleichterung ist, kurzfristig. Ja, sicher. Und ich weiß, jedes Mal, wenn ich das rausgeschnitten kriege, ist wieder eine Herz verschwunden. Sind das komplizierte Operationen oder ist das dann doch eher ein kleinerer Eingriff? Nee, also für mich ist es ein großer Eingriff, weil du musst dir das so vorstellen, es wird das komplette Stück rausgeschnitten und zwar 5 cm tief manchmal, weil bei mir ist ja nun mal viel Gewebe da. So, und diese Stelle muss ja von alleine wieder zuwachsen. Die ganze Stelle. Ich liege dann wochenlang mit einer offenen Stelle rum. Muss jeden Tag, wenn ich dann wieder zu Hause bin, meistens bleibe ich dann ja ein bisschen länger im Krankenhaus, aber wenn ich dann wieder zu Hause bin, jeden Tag in die Klinik zum Verbandswechsel. Ja, klar, das ist schon alles sehr unangenehm und sehr, sehr anstrengend. Ja. Lebst du alleine oder bist du verheiratet? Ich bin verheiratet. Wie sieht das im Bereich Sexualität aus? Null. Ja. Ging das mal besser früher? Also ich will mal so sagen, mein Mann war nie der Fleißigste und irgendwann hat es dann komplett aufgehört. Er sagt, er mag nicht mehr mit mir schlafen, weil ich diese Stellen halt habe, weil er Angst hat, dass er mir wehtut. Ah ja. Und ihr habt euch beide arrangiert, ohne Sexualität zu leben? Nö. Nee, ich mich nicht, ne. Das heißt, wie praktizierst du es dann? Anders? Also. Mit dir alleine, oder was? Nee, nicht unbedingt. Ja, auch mal, aber halt mit anderen Typen oder so. Ehrlich? Das wundert mich jetzt, dass du A, keine Hemmung hast vor anderen Leuten, weil das sieht ja wahrscheinlich auch nicht so schön aus. Nee, nicht immer, nee. Also, es ist so, wenn die Stellen nun alle, zu sind, also zu, wohl, es gibt halt Möglichkeiten, es zu machen, dass man es nicht sieht. Und woher rekrutierst du diese Männer? viele, die da mal Lust haben oder sowas, mal eine dicke Frau was zu machen. Ah, ja. Kommt schon mal vor. Weiß dein Mann das, dass du Nein. das? Nein. Aber jetzt sind wir, das ist eine ganz andere Thematik, ne? Ist es, ja. Das ist eine ganz andere Thematik. Mhm. Aber auf jeden Fall, was ich fragen wollte, und das hast du ja dann auch ausreichend beantwortet, Sexualität kannst du praktizieren. Ja. Und du hast auch Lust daran. Ja. Selbst wenn es dir dann irgendwie auch mal dabei wehtut, ne? Ja, es tut wohl mal weh dabei, aber also wenn ich nur ganz krasse Dinger habe, die total doll am Blühen sind, dann mache ich es nicht. Aber wenn ich so eine Ruhephase habe, wo ich jetzt keine immensen Entzündungen habe, dann geht das alles ganz gut. So, Maike, dann wünsche ich dir jetzt erstmal für diese Magenoperation. Wann steht die an? Ja, ich hoffe bald. Ich warte eigentlich nur noch auf einen Termin. Ja, das ist natürlich eine große Sache und vielleicht die Chance deines Lebens, ja, ein ganz anderes Leben anfangen zu können. Ja. Ich drücke dir wirklich die Daumen, dass das klappt und A, dass das klappt und B, dass du auf diesem Wege dann indirekt auch vielleicht mit dieser schweren Erkrankung dann zurechtkommst und sie loswirst. Alles Gute, liebe Maike. Ich werde mich mal wieder melden, wenn das vorbei ist. Sehr gerne, sehr gerne. Alles klar. Alles Liebe, alles Gute. Tschüss. Ja, tschüss. Und weiter geht es mit unserem Thema Haut und der Anruferin Sarah. Sarah ist 25. Guten Morgen. Hallo, Domian. Hallo, Sarah. Ja, jetzt geht's auch mit der Aufregung. Wenn ich dich weggeschaltet habe, dann höre ich meine Stimme nicht im Fernsehen, dann geht's. Das ist gut, ja, genau. So muss man das auch machen. Ja. So, Thema Haut. Also, bei mir geht's um eine Pickelausdrücksucht. Pickelausdrücksucht. Genau. Und zwar läuft das so ab, also ich habe das eigentlich schon seit Jahren früher bei mir selber, mittlerweile habe ich keine mehr zum Glück. Das haben eigentlich immer nur Frauen, ne? Ich kenne nur Frauen, die das haben. Ja. Warum ja, eigentlich? Das stimmt. Aber mir ist es halt wirklich so extrem, dass ich auch jeden Streit eingehe, damit ich meinen Willen kriege. Also ich habe das jetzt verlagert auf meinen jeweiligen Partner. Also die sind die Partner am liebsten, die Jungs, die richtig viele Pickel haben. Nee, das nicht. Das also ich suche die mir nicht bewusst nach ihren Pickeln aus. Im Gegenteil, ich finde natürlich eine glatte, schöne Haut besser. Aber du freust dich dann doch, wenn mal ein so ein alter Pickelchen gewachsen exakt, ist. Exakt. Dann reibst du die Hände und es kann losgehen. Geht schon. Also mein Freund sagt immer, das ist so der Scannerblick, den ich schon drauf habe in seinem Gesicht sozusagen. Ja. Also ich gucke ihm praktisch schon gar nicht mehr in die Augen. Das nervt ihn natürlich tierisch, das kann ich auch verstehen, das würde mich auch nerven. Aber es ist halt echt schwer, mich da zusammenzureißen. Und bei mir ging das so weit, also bei meinem Ex-Freund zum Beispiel, den ich auch lieb grüße, weil es kann sein, dass der auch zuhört, da war das so, dass also wir hatten Diskussionen und er hat mich dann gelassen, wir hatten praktisch immer so Deals. Also ich habe dann so gesagt, okay, ich massiere dir nachher den Rücken und dafür darf ich jetzt 5 Minuten an deiner Haut. Und ich habe das richtig extrem gemacht, so mit so einer Glühbirne an so einem Stecker und habe die dann so an seine Haut gehalten, also wie so ein Doktor praktisch, damit ich das gut sehe. Ja. Und ihm hat es auch wehgetan, das tat mir auch immer leid, aber ich war wirklich glücklich und das war für mich eine Form von Entspannung, wenn ich da seine Haut abgrase und da mal einen Mitesser und dort mal einen Pickel. Wie drückst du sie denn gerne aus? Also mit den Fingernägeln? Genau, mit den Fingernägeln. Die klassische Methode, so? Die klassische Methode, ganz so, genau. Und wenn du Glück hast, nach deinem Geschmack, dann spritzt ein dicker Eiterberg nach oben. Ja, wobei ich noch mehr auf die Mitesser abfahre. Also diese schwarzen, dicken Punkte, wo dann so ein härterer Strich dann so. Ja, ihr alle draußen, die ihr das ekelhaft findet, ihr müsst jetzt sehr tapfer sein, wenn Sarah das erzählt. Aber Sarah steht nun mal drauf. Und dann müssen ja, wir das auch aber so nicht sexuell. Also nicht, dass mir da einer abgeht. Überhaupt nicht. Das ist ein reines Interesse. Ja, nee, das ist mir klar. Also das wäre jetzt ungewöhnlich gewesen, wenn dich das sexuell erregen würde. Ja, ja. Und es ging halt dann auch. Halt, so lass mich noch fragen. Wenn du es dann ausgedrückt hast, ja, sei es nur das Eiterzeug oder das Weiße, das mit dem schwarzen Pünktchen. Was machst du dann damit? Okay, also das ist jetzt so, ich habe dann also häufig so ein kleines Klopapierfetzen oder sowas gehabt und habe es dann daran abgewischt. Aber da das ja mein Freund war oder ist, finde ich das nicht so. Sag es nicht. Das ist praktisch wie, als wenn ich es bei mir selber machen würde. Ja, und? Da fährt man ja auch nicht so drauf ab, aber trotzdem ist es jetzt nicht so, dass man ekelt sich ja jetzt nicht so sehr vor sich selber. Ich meine, man geht ja, auch auf die Toilette und alles. Ja. Und worauf willst du hinaus? Einfach nur, dass ich es halt nicht sofort mir dann die Hände desinfiziert habe oder sonst was. Ich habe das so kurz abgewischt und dann ging es weiter. Weißt du, was ich jetzt gerade gedacht hatte, was du sagen würdest? Nee. Da es ja mein Freund war und den ich sehr geliebt habe, habe ich das dann... Nee. Okay. Also weder gegessen noch okay, irgendwas in der Richtung ich bin oder beruhigt. Gesammelt oder irgendwas. Mir ging es dann nur um den Akt an sich. Und es war dann eben auch so, und es hat mir dann auch furchtbar leid, wir hatten einmal Also was heißt einmal, wir hatten natürlich regelmäßig Sex und dann lag er so auf mir und ich streichelte es über seinen Rücken und dann fühlte ich halt so ein Ding. Und während er dann praktisch gerade zur Sache gehen wollte, habe ich das praktisch ausgedrückt und er war natürlich völlig angepisst und hat dann sich einfach umgedreht und dann einen halben Tag kein Wort mehr mit mir geredet. Und ich habe das auch in dem Moment genau gewusst, was dann passieren wird. Also aber es war mir wichtiger, meinen Willen zu kriegen und das Ding da rauszudrücken, als jetzt im Endeffekt mit ihm zu schlafen. Das ist ja verrückt, ne? Da war die Sucht, das rauszudrücken, größer als der Spaß am Sex. Ganz genau. Und mit meinem jetzigen Freund ist das dasselbe. Und der arme Kerl, der hat zwar ein bildhübsches Gesicht, aber der hat halt temporär Akne. Also manchmal ist es super gut und dann hat er wieder richtig schöne so Herde praktisch. Und bei ihm ist noch ein bisschen wehleidiger. Also ich finde Männer, es tut mir leid, aber die sind unglaublich wehleidig, gerade was solche Sachen angeht. Ne? Der tut immer so, als würde ich ihn da halb kastrieren und behauptet dann auch, ich mache das der Schmerzen halber. Aber ich sage immer, wenn ich die Schmerzen weg beamen könnte, dann wäre mir das viel lieber, weil dann würde er auch Ruhe geben. Ja. Und also wir haben richtige Diskussionen und ich bin mir auch bewusst, dass das eine Sucht ist. Ne? Und er hat mich zum Beispiel letztens, also es ist eine Wochenendbeziehung und da hat er mich, ich studiere und arbeite nebenjobmäßig noch bei einer bekannten mit gelben Buchstaben versehenen Fastfood-Kette und hat er mich abends abgeholt und ich habe das schon an seinem Kinn sprießen sehen und wusste genau, das gibt wieder Diskussionen, habe mich dann zurückgehalten, bis sie zu Hause bei mir waren und dann fing ich wieder an und habe gesagt, ach bitte lass mich den noch machen, Schatz, und er meinte dann so, naja, vielleicht später. Du musst natürlich vorsichtig sein. Genau. Ne, du musst vorsichtig sein, dass du das nicht zu sehr übertreibst die Jungs nicht deshalb weglaufen. Es ist dann ja nur auch nicht wert. Ja, das stimmt. Das ist mir auch wirklich nicht wert. Aber ich habe dann halt gerade dieses vielleicht später, das hat mich so wahnsinnig gemacht. Ich habe dann auch gesagt, dann esse ich jetzt nichts mit dir zu Abend. Ich kann mich da nicht entspannen. Mhm. Und ich war dann eben auch noch so genervt von 8 Stunden Arbeit und so. Das ist keine Aber ich muss ja sagen, Sarah, das ging mir auch auf die Nerven. Natürlich, ne? Mir würde das auch auf die Nerven also, gehen. Also in dem Moment ist ich sag mal, so ein gesundes Mittelmaß ist ja okay. Ja. Ist vielleicht sogar ganz gut, wenn man auf dem Rücken so ein Ding hat und die Freundin oder der Freund tut das Ding rausdrücken. Ja. Ist ja okay. Ja, ja. Aber nur ständig und vor allen Dingen in der schönsten Sekunde. Natürlich. Du, Mann, ich wusste das. Ich wusste genau, wie der Abend weitergeht. Ich habe dann so gesagt, mein Gott, dann fahr nach Hause. Ich kann dich so nicht sehen, wenn ich das nicht darf. Das erinnert mich dir. Oder mach du den weg und so. Und er hat dann auch so anscheinend mal seine Koffer zu packen wieder. Und mir hat es dann tierisch leid getan. Ich habe mich dann entschuldigt. Und er kennt mich ja. Und ich habe auch zu ihm gesagt, ich arbeite da dagegen an. Und ich mache das auch. Also ja, es gibt schon Erfolge. Ne? Hast du denn auch so Spaß an deinen eigenen Pickeln? Leider habe ich so selten welche. Ja. Oder vielleicht aber auch, Gott sei Dank, weil ich glaube, ich würde mich selber bis zur Unkenntlichkeit entstellen. Ach so, das heißt schon so eine Art Selbstverletzung dann, ja, ne? Dass ich da wirklich keine Ruhe gebe und bei der kleinsten Pustel schon anfange. Was die Jungs anbelangt, musst du dich bremsen. Ja, musst du dich definitiv bremsen, sonst machst du da deine Beziehungen kaputt. Ich weiß, wobei das wirklich so meine einzige Macke ist. Also sonst bin ich echt ein total netter Typ. Easygoing Mensch, Was studierst du? Ich studiere Psychologie. Psychologie, ach guck. Ja. Da kann man sich ja auch vielleicht dann irgendwann mal Gedanken machen, woher das so kommt, ne? Frau Psychologin. Klar, natürlich. Ja. Also ich habe mir da auch schon Gedanken drüber gemacht. So, ja. Ne? Du wirst ja im Zuge deiner Ausbildung auch viele Therapieausbildungen durchlaufen. Ja. Ne? Und das heißt, da kannst du ja auch mal die Geschichte ansprechen. Ja, genau. Aber ich dachte, zum Thema Haut passt das wunderbar. Ne? Und liebe Sarah, ich stehe da auch dazu. Und wie gesagt, ich bin mir dessen auch bewusst. Und ich gebe dir vollkommen recht, dass ich mich da wirklich am Riemen reißen muss. Das war Sarah, die Pickelausdrückerin. Genau. Ich danke für den Anruf, wünsche alles Liebe, alles Gute. Viel Erfolg im Studium. Danke dir. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, und hier ist Bernhard. Bernhard ist 44 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Jürgen. Hallo Bernhard, schön, dass du da bist. Zum Thema Haut. Erstmal ein Lob an deine Sendung. Vielen Dank. Fast jede Nacht. Meine Frau hört sie auch fast jede Nacht und ich denke, sie hört auch jetzt zu. Aber sie ist nicht bei dir, die Frau. Nee, ich bin auch auf der Arbeit. Du bist auf der Arbeit, ja. Was arbeitest du? Ich bin Berufskraftfahrer. Also sitzt in einem Auto im Moment. Ja. Okay, hoffentlich bist du an den Rand gefahren. Ich stehe. Du stehst, na, perfekt, dann können wir reden. Es geht um meine nicht mehr vorhandene Vorhaut. Ach. Ja. Deine nicht mehr vorhandene Vorhaut. Ja, ich bin ja mit ihr groß geworden. Ja, wie lange ist sie nicht mehr vorhanden? Seit 7 Jahren nicht mehr. Seit 7 Jahren? Bei mehr, 7,5 Jahre. Also im hohen Alter von Mitte 30? Ja, richtig. Hast du dir die schöne Vorhaut entfernen lassen? Schön, naja. Sagen wir mal so, seitdem sie nicht mehr da ist, gibt es keine Harnweginfektionen mehr, was jeder schon mal hatte. Hatte ich noch nie. Doch, hatte ich schon. Ja. Naja, auf jeden Fall, es ging darum, ich lernte meine Frau kennen. Mhm. Und dann kamen noch ein paar Abende, dann kamen wir mal zum Gespräch, sagte sie, hast du eigentlich eine Vorhaut? Und sagte ich, nein. Ja, sagte ich. Ja. Daraufhin sagte sie, ja, dann wird es mit uns nie was werden. Warum? Sie ist Araberin. Ach, und das ist eine Voraussetzung, um mit einer Araberin zusammen zu sein, muss man die Vorhaut entfernt haben? Bei ihr ist es so, vom Glauben her, von der Hygiene her und von der Sauberkeit her, gehört die einfach nicht dahin. Ja, wenn der Mann Moslem ist, dann ist mir das klar. Aber dass die Frau das dann so wünscht und oder beansprucht, wusste ich nicht. Ja, die hat es damals. Ist das jetzt bei ihr so individuell oder ist das immer so, wenn man eine solche Verbindung eingeht? Weiß ich nicht, das kann ich nicht beantworten. Ich weiß nur, dass sie damals gesagt hat, dann wird es mit uns nie etwas werden. Daraufhin sagte ich, gut, dann lasse ich sie wegmachen. So schnell ging das? Einfach so. Also sagte sie, das würdest du machen? Ja, habe ich dann gemacht. Und du bist immer noch mit der Frau zusammen, offensichtlich, ja, wie du es gerade gesagt hast. Seit über 7 Jahren ja. Glücklich verheiratet. Sehr glücklich verheiratet. War das wirklich so eine einfache Entscheidung, dass du es wirklich so gesagt hast? Das war eine ganz spontane Entscheidung, weil als ich diese Frau kennengelernt habe, meine Frau kennengelernt habe, hat es gefunkt. Das hat einfach einen Knall gegeben. Ja. Einen Knall gegeben. Ja. So wie noch nie in meinem Leben. Und ich wusste, das ist sie. Das heißt, du hast diese nachträgliche Beschneidung nie bereut? Nein. Wie war das denn so die ersten Tage, Wochen oder auch Monate nach der Beschneidung für dich? Ja, wie soll das gewesen sein? Dienstags ins Krankenhaus, mittwochs beschnitten, donnerstags nach Hause. Mhm. Dann waren die Fäden dran. Dann kannst du natürlich gar nichts machen. Wahrscheinlich eine ganze Weile nicht? Normalerweise 8 Wochen nicht. Mhm. Aber wir haben es dann vorher probiert, obwohl die Fäden noch dran waren. Ja. Hat zwar wehgetan, aber waren zwar nicht so schön, aber dafür danach umso schöner. Ehrlich? Also ich könnte mir vorstellen, wenn man ein Leben lang daran gewöhnt ist, ja, so wie die Natur einen ja geschaffen hat, das ist ja die natürlichste Form des Mannes, wenn es dann entfernt wird, dass man dann doch die ersten Monate zumindest ein unangenehmes Gefühl beim Sex hat, vielleicht ein nicht so erfülltes Gefühl. Nein, gar nicht. Gar nicht. Im Gegenteil, die Empfindlichkeit an der Eichel, die stumpft ja ab. Ja. Weil der hängt ja einfach frei in der Hose rum. Ja, ja. So, und gut, du läufst zwar eine ganze Zeit immer ein bisschen irrigiert durch die Gegend, leicht irrigiert, weil es ja scheuert. Mhm. Aber da vorher und nachher bei dieser Beschneidung, ich würde es immer wieder machen lassen. Mhm. Ich habe es nie bereut. Mhm. Und es ist einfach so, du hast eine längere Ausdauer vorher. Ich kenne ja das vorher und nachher. Die meisten kennen, mit denen ich mich schon mal unterhalten habe, die kennen ja nur das eine. Die kennen ja nur das eine. Genau, ja, hast du recht. Hast du recht. War das ernst gemeint von deiner Frau? Hätte sie dich nicht genommen, wenn du es nicht gemacht hättest? Nee, sie hat gesagt, dann wird es mit uns nie was werden. Und glaubst du das? Ich glaube daran, ja. Meine Frau ist sehr resolut, was das angeht. Finde ich auch ein bisschen starker Tobak, muss ich sagen. Wenn eine Frau das von einem verlangt, wäre ich zurückgeschreckt. Dann hast du die Frau nicht geliebt, würde ich sagen. Ja, dann würde ich sagen, die Frau liebt einen nicht, wenn die einen nicht so akzeptiert, wie man ist. Aber wie auch immer, ihr habt euch arrangiert und ihr seid glücklich und das ist das Wichtigste. Ja. Lieber Bernhard, danke ich für den... Ich habe ja nichts dadurch verloren. Bitte? Ich habe ja nichts dadurch verloren. Naja, du klingst ja auch sehr zufrieden und das ist dann ja auch alles wunderbar. An Erfahrung auch, ja. Das war ein schöner Aspekt zum Thema Haut, die Vorhaut. Ja. Dankeschön. Ich danke und wünsche alles Gute. Ja. Tschüss, Bernhard. Ciao. Und Simone ist hier. Simone ist 23. Guten Morgen. Oh, guten Morgen, Domian. Das ist schön, mit dir zu sprechen. Ja, das gebe ich zurück. Ja. Simone. Genau. Warum? Ich rufe an, und zwar ist ja dein Thema heute die Haut. Mhm. Und ich habe Tätowierungen, ziemlich viele. Mhm. Und ja, also das ist ja eigentlich ein schöner Aspekt. Ja, Leute, die das mögen. Wie kann ich mir dich vorstellen? Wo, ja, also, bist du komplett am ganzen Körper tätowiert? Nein, das nicht. Also so ein Extrem, wo die Leute wirklich schon von Weitem als schwarzer Punkt zu sehen sind, so ist es nicht. Und ich habe also 15 Tätowierungen. Mhm. Am Oberkörper, sprich am Oberarm, am Schlüsselbein, an beiden Armen, am Rücken und am Brustbein, weil ich etwas korpulenter bin und ich finde also andere Körperstellen am Bauch oder an den Rippen auch sehr, sehr schön, aber es passt einfach nicht zu meiner Figur. Mhm. Da ich die auch gerne zeige, die Sachen, das ginge halt nicht. Aber am Gesicht oder am Hals hast du nichts? Nein, also das ist auch ein Tabu für mich. Ja. Ich bin Altenpflegerin und studiere jetzt Seniorenbetreuung. Ah ja, dann geht das wirklich nicht. Eben, also ich sag mal, die Leute, die sind sehr, sehr tolerant. Also was da immer erzählt wird von wegen, dass alte Leute sagen, ach, junge Leute und schrecklich, das ist gar nicht so. Ich habe bis jetzt noch keine schlechten Erfahrungen gemacht damit, überhaupt nicht. Aber ich sag mal, an den Händen und im Gesicht, man kann es einfach nicht verstecken oder verdecken. Mhm. Aber wenn du im Sommer mit kurzarmligen Blusen gehst oder so, dann sieht man es ja schon. Genau, auch wenn man, wenn ich jetzt in meinem Kasak arbeite, in dem Kittel, die sind ja meistens auch, die haben so einen halben Arm. Ja. Das sieht man schon, das ist auch kein Problem, nein. Haben denn schon mal irgendwelche alten Damen oder alten Herrschaften gesagt, na, junge Frau, warum machen Sie denn das und was ist das? Ja, also viele alte Leute, alte Menschen wollen wissen, was das heißt, weil ich habe nur positive Motive, sage ich jetzt mal. Ja. Und es ist auch sehr bunt und fröhlich und das ist, also die sind interessiert daran. Die wollen wissen, was zum Beispiel diese chinesischen Zeichen heißen und so weiter. Was heißen sie denn? Was erklärst du ihnen dann? Ja, ich erkläre ihnen, dass das eigentlich so eine Rückspiegelung von Lebensabschnitten ist bei mir. Mhm. Ich habe da so einen Tick, wenn ich was Schlimmes oder sehr Schönes auch erlebe, dann, was mir wichtig ist, dann halte ich das in so einem Motiv fest. Wird das verewigt auf der Haut? Richtig, genau. Mhm. Und das erkläre ich denen auch. Und da es halt auch chinesische Zeichen sind, fragen die dann, ja, was heißt das denn? Und wieso hast du das so bunt machen lassen? Ja. Und das kann ich denen erklären. Sind das nur so chinesische Schriftzeichen? Oder sind das auch richtig dargestellte Dinge wie, weiß ich, Tiere oder Blumen oder sowas? Ja, also ich habe chinesische Zeichen, dann habe ich, ich weiß nicht, kennst du Hello Kitty, diese kleine Katze aus China, dieses Motiv? Nee, kenne ich nicht. Nein, das ist schade. Also das sammeln also auch ganz viele Mädchen, das ist im Moment auch ziemlich in, sag ich mal. Ja. Das erinnert mich zum Beispiel an meine Kindheit. Also da habe ich ein kleines Motiv, das ist auch nur 5 cm groß am Arm. Mhm. Dann habe ich an der Schulter 60 kleine Sterne, aber wirklich sehr kleine. 60 kleine Sterne? Ja, ganz, ganz klein. Also das sind so Highlights, sag ich mal. Ja. Welche Farbe? Komplett bunt. Also das geht dann so durch diese Regenbogenpalette durch. Es ist schon angepasst. Also es ist nicht quer durcheinander gewürfelt. Dann habe ich am Brustbein einen Engel. Mhm. Mit einem Herz darüber, weil ich also Engel sehr gerne mag und auch so ein bisschen dran glaube, sag ich mal. Mhm. Ja, und also zwei chinesische Zeichen sind eigentlich mir sehr, sehr wichtig. Und zwar das Zeichen für Reise und für Gesundheit. Das Zeichen für Reise. Das heißt, du reist gerne und bist gerne gesund? Richtig, erstmal stimmt das. Wunderbar. Nein, also das Zeichen für Reise habe ich mir tätowieren lassen, als ein Familienmitglied verstorben ist letztes Jahr. Mhm. Überraschend. Mhm. Und meine Uroma sagte immer, wenn ich nicht mehr da bin, dann gehe ich auf Reise. Ah, so ist das gemeint. Richtig. Ah, ja. Und das Zeichen für Gesundheit, als meine Mutter also vor kurzem an Krebs erkrankt ist. Mhm. Und also haben diese Zeichen auch nicht unbedingt immer was mit dir zu tun, sondern auch mit Menschen, die du gerne hast, die in deinem Umfeld sind. Ja, also es ist nicht nur auf mich bezogen. Aber so die grundsätzliche Frage, warum muss das dokumentiert werden in und auf deiner Haut? Ja, das frage ich mich auch. Also das hat mit 16 angefangen. Ich habe das erste Zeichen mit 16 bekommen. Das ist so ein Yin-Yang-Zeichen. Das fand ich damals schön. Das bedeutet Ausgeglichenheit. Das war eine tolle Phase in meinem Leben. Da hat einfach alles geklappt, was ja eigentlich auch so sein sollte, wenn man etwas jünger ist. Und man könnte auch sagen, ich schreibe das alles auf in ein großes, tolles Tagebuch. Ne? Hast du recht. Ich weiß nicht. Also ich wollte eigentlich nur eins haben. Und das ist ein Trugschluss. Also die Leute, die sagen, man wird süchtig, sich tätowieren zu lassen, die haben recht. Mhm. Nun, ich habe kein Tattoo. Ja. Man hört ja auch immer wieder, dass das unter Umständen auch sehr schmerzhaft ist. Ja. Ist es auch, ne? Nach wie vor. Es kommt darauf an, wie schmerzempfindlich ein Mensch ist. Mhm. Also das einzige Tattoo, was mir wirklich wehtat, wo man von Schmerzen, von körperlichen Schmerzen reden kann, war am Brustbein. Mhm. Weil obwohl ich etwas molliger bin, selbst am Brustbein habe ich kein Fett. Das ist eigentlich nur Haut auf Knochen. Und das war also das würde ich nicht mehr machen. Also ich bin froh, dass die Stelle... Ist denn schon mal was schief gelaufen oder ist alles... Noch nie. Und da kann man ja auch, wenn das nicht ordentlich gemacht wird, Entzündung kriegen oder irgendwelche Abszesse oder ich weiß es nicht. Also noch nie. Mhm. Da ist noch nie was passiert. Die andere Frage, die mich immer beschäftigt, wenn ich solche Sachen bei Leuten sehe, was ist, wenn man in so und so vielen Jahren oder 20 Jahren keinen Bock mehr drauf hat? Ja, da werde ich auch oft gefragt, weil ich sag mal, die ersten Tätowierungen sind jetzt halt schon fast 8 Jahre alt bei mir. Und ich liebe die noch wie am ersten Tag. Mhm. Muss ich also ganz ehrlich sagen, ich stehe da absolut zu und absolut hinter. Und ich könnte mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass wenn ich in 20 Jahren sage, kann ich nicht mehr sehen, Laser muss her. Mhm. Erstmal soll das sehr schmerzhaft sein, es ist, Entschuldigung, sauteuer. Mhm. Und ich stehe da einfach hinter. Mhm. Also ich darf also wirklich sehr persönliche... Es macht dir richtig Spaß auch, ne? Ja, muss ich schon sagen. Also ich habe auch andere Aufgaben und Wünsche in meinem Leben, aber das ist wirklich so eine Sache, da stehe ich einfach absolut hinter. Wie viel Geld hat das schon gekostet? Ja, alles, also ungefähr. Sagen die jetzt alle zusammen 600 Euro. Mhm. Mhm. Klar, da muss man halt in den... Das geht noch, also ich kriege bei meinem Tätowierer schon langsam Rabatt auf deinen Warum, wollte ich gerade noch fragen, warum so dein Spaß oder das Interesse an China und diesen chinesischen Zeichen, warum? Ja, das weiß ich nicht, also das weiß ich schon, und zwar man könnte die Wörter, die diese Zeichen bedeuten, eigentlich auch ausschreiben. Auf dem Tick bin ich im Moment, also ich habe so ein paar Begriffe, die ich mir auch in einer schönen Schrift so tätowieren lassen würde, aber ich finde einfach die Zeichen schön. Die sind sehr ästhetisch, sehen die aus, ja? Genau, und verschiedene, also es können auch zum Beispiel Engel, das sind zum Beispiel zwei Zeichen übereinander, das ist das Interessante daran. Mhm. Also ich finde es einfach schön. Also Simone, das klingt ja sehr überzeugt und wirklich auch mit viel Herzblut das Ganze gemacht. Genau, ja. Dann wünsche ich viel Spaß weiter beim Tätowieren. Dankeschön. Und alles Gute rundherum für dich. Und ein großes Lob an euch noch. Dankeschön, sehr nett von dir. Danke. Tschüss. 0800 220 5050, das ist unsere kostenfreie Telefonnummer, wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt über unser heutiges Thema Haut. Das reicht ja von Erotik, Sexualität bis hin zu schweren Krankheiten. Also wenn ihr gerne etwas mir erzählen wollt, dann ruft an oder mailt unter domian@wdr.de. Hier ist Jasmin. Jasmin ist 23. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Jasmin. Ja, mein Thema Haut, ich bin direkt drauf gekommen, als ich die Vorschau quasi dafür gesehen habe vor ein paar Tagen. Ja. Durch meine Haut oder durch meine Hautfarbe lebe ich quasi zwischen zwei Welten, habe ich immer so ein bisschen das Gefühl. Was hast du für eine Hautfarbe? Ja, mein Vater kommt aus Ghana. Mhm. Und ich bin aber in Deutschland aufgewachsen. Ich war auch noch nie in Ghana und kann auch die Sprache nicht. Also ich bin halt echt durch und durch deutsch. Ja. Bin auf dem Dorf groß geworden und habe dadurch halt nie wirklich auch Kontakt mit anderen dunkelhäutigen Menschen gehabt, außer meiner eigenen Familie. Also ich habe einen Freund, der kommt auch aus Ghana. Das ist genau wie bei dir. Der Vater kommt aus Ghana, die Mutter ist Deutsche. Und die Farbe ist so richtig ein schönes, sattbraun bei ihm. Ist das bei dir auch so? Ach, ich bin eher hell. Eher heller. Also ich gehöre von meinen Geschwistern noch zur dunkleren Sorte. Also wir sind alle ein bisschen unterschiedlich, aber ich bin sehr hell schon. Ja. Würdest du sagen, dass dir diese Haut eher Vorteile bringt? Weil das ist ja exotisch und das gilt ja als attraktiv. Oder auch Nachteile, dass du in irgendeiner Form ausgegrenzt wirst? Ja, eher Nachteile, würde ich sagen. Weil ich bin halt nicht so die typische Dunkelhäutige, wie man sie sich vorstellt, von wegen klischeehaft Soul und Hip-Hop. Und man kriegt oft das Vorurteil von wegen, ach, du kannst doch bestimmt singen oder keine Ahnung. Ich bin halt eher so die Rock- und Metal-Szene. Ich habe viele Piercings im Gesicht und fall halt natürlich in dem Bereich schon auf. Also ich wohne in Frankfurt und wenn ich weggehe, dann bin ich schon immer so die einzige Dunkelhäutige weit und breit. Ja, wobei aber in Frankfurt gibt es ja nur viele, ne? Aber klar, gut. In der Stadt schon, aber halt nicht in der Metal-Szene. Ja, ach so, das mag sein. Das stimmt, ja. Mag sein. Du sagst, du bist auf einem Dorf aufgewachsen. Ja. In einem Dorf aufgewachsen. Ja. Wie war denn das da? Ich glaube, dass es sicherlich da noch ein bisschen schwieriger ist mit der Akzeptanz, oder? Ja, schon. Also ich hatte noch Glück mit dem Dorf, wo ich gewohnt habe. Zwei Dörfer weiter wäre es mir, glaube ich, nicht so gut ergangen. Aber man hat es natürlich schon gemerkt. Man hat Fragen gestellt bekommen oder wurde über meine Familie generell gelästert. Mhm. Mein Opa, mütterlicherseits, also mein deutscher Opa, wurde mal als Neger-Opa bezeichnet. Mhm. Und ja, ist natürlich schon hart. Mhm. Wenn man sich halt auch so integriert fühlt und gar nicht selber das Gefühl hat, dass man anders aussieht. Nee, das stelle ich mir wirklich besonders hart vor, wenn man sich als wirklich als typisch deutsch empfindet. Ja. Und Und dann von außen aber so angesehen wird, als wenn man irgendwie so ein Exot aus fernen Welten und ja. Und wie kommt es, dass du noch nie in Ghana warst? Würde mich an deiner Stelle interessieren, so die Wurzeln, woher ich eigentlich komme. Ja, würde mich auch sehr interessieren. Ich habe auch noch nie wirklich Verwandte kennengelernt. Es ist halt einfach ein Geldproblem leider. Mhm. Es gibt keine Billigflüge nach Ghana, oder? Nee, da habe ich zumindest nichts von gehört. Und wenn, dann würden wir wahrscheinlich auch geschlossen als Familie hinfliegen wollen und es ist dann einfach zu teuer. Ja. Wenn du zaubern könntest, würdest du dir jetzt eine weiße Haut zaubern oder würdest du doch sagen, ich bleibe bei meiner Haut, wie ich sie jetzt habe? Oh, das ist sehr schwierig. Ich habe mal als Kind weinend in den Armen meiner Mutter gelegen, habe gesagt, Mama, ich wäre so gern weiß. Also das hat ihr auch das Herz gebrochen. Mhm. Meine Geschwister sind auch ganz anders, glaube ich. Aber wenn ich mir wünschen würde, ich weiß es nicht, ich wäre dann natürlich auch ein ganz anderer Mensch. Weißt du, wahrscheinlich, wenn du jetzt weiß würdest, ne, dann würdest du anfangen, auch ins Solarium zu gehen. Ja. Man würde sehr viel Geld da ausgeben und dann wäre hinterher der Effekt wahrscheinlich dasselbe wie jetzt. Ja, also. Das habe ich ja auch schon stark gemacht. So, ich habe halt gemerkt, ich falle auf und habe dann halt gedacht, okay, jetzt noch Piercings oder Tätowierungen, auch egal, fällt wohl so auf. Ja. Wie ist es denn mit Männern? Ich könnte mir vorstellen, dass du bei Männern gute Chancen hast, oder? Ja, aber halt leider bei denen falsch. Ehrlich? Also ich werde oft in der Stadt angesprochen, halt auch von Dunkelhäutigen oder von Afrikanern. Ja. Aber das ist halt leider nicht so mein Typ und die sind auch immer sehr geschockt, wenn ich sage, dass ich eher Rock und Metal und so Gothic höre. Und in der Rock- und Metal-Szene halt habe ich das Gefühl, ja, die wollen halt lieber so kleine, süße, blonde Mädchen. Ich weiß nicht, vielleicht sind die so ein bisschen... Ist das eher eine konservative Szene, oder? Ja, wie jede, finde ich eigentlich. Mann. Würdest du selbst so sagen von dir, dass du Mulatt, wie eine Mulattin aussiehst? Oder ist das, darf man das gar nicht mehr sagen heutzutage? Ich weiß gar nicht mehr, was noch politisch korrekt ist. Ach, da gibt's viele Variationen. Ja, also, was verstehst du denn da jetzt drunter? Ja, also im Prinzip so eine Mischform halt, ne? Ja. Dass es nicht so nicht schwarz und nicht weiß ist, sondern einfach so ein schönes Braun einfach. So ein Urlaubsbraun, ne? So kann auch sehr schwarz werden, also das kann ich schon noch, wenn die Sonne richtig knallt, aber ich bin schon, so ein Mittelding halt. Ja. Sehr hell. Liebe Jasmin, ich wünsche dir einen netten Typ. Aus der Metal-Szene. Ja, ein aufgeschlossener Typ aus der Metal-Szene. Ja, genau. Alles Gute wünsche ich dir. Danke für deinen Anruf. Ja, danke auch. Tschüss. Tschüss. Und Karin ist hier. Karin ist 48 Jahre. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Karin. Grüß dich. Thema Haut. Jo. Ja. Fällt mir ein bisschen schwer, jetzt darüber zu reden. Und ich telefoniere auch zum ersten Mal mit dir und gucke deine Sendung ganz oft. Mhm. Also ich habe eine Neurofibromatose. Mhm. Was ist das? Das ist eine Erbkrankheit, also ich habe aber von keinem Elternteil das geerbt, sondern es ist eine Spontanmutation, wie man das nennt, also spontan aufgetreten bei mir. Eine Hauterkrankung? Ja, das fängt im Prinzip im Säuglingsalter an, dann hat man so sogenannte Kaffee-Olé-Flecken, also die Milchkaffee-Flecken aussehen, können klein sein und sehr groß sein und dann in der Pubertät treten dann zum ersten Mal diese Fibrome auf. Wie sehen die aus? Ja, wie sehen die aus? Die können im Prinzip von Stecknadelkopf groß bis, also bei mir so Kirschkern groß werden. Und welche Farbe haben die? Die haben die Hautfarbe. Die sind ganz neutral, also Hautfarben. Ja, und die, das sind so kleine Erhebungen, oder? Im Prinzip schon. Und die können also den ganzen Körper betreffen, ne? Und vor allem, also bei mir ist es am schlimmsten am Rücken und am Bauch. Aber es sind keine richtigen Pickel. Oder können, Pickel nicht, nee. Aber es sind so Knüppelchen, oder? Ja. Und bei dir ist es am schlimmsten am Rücken, sagst du? Ja, Rücken und ich hatte es auch am Hals und an den Armen und habe jetzt eben vor 3 Jahren in einer Selbsthilfegruppe in Freiburg erfahren, dass man die eben, dass es in Berlin eine Klinik gibt, die weglasern. Das heißt, du hast dich bisher, du bist jetzt 48, mit dieser Krankheit rumgeschlagen. Ja, im Prinzip schon. Und hast sie, kommen diese Knüppelchen, sage ich jetzt mal, kommen die schubweise oder sind die einfach immer so da? Also der erste Schub kam in der Pubertät, das ist auch typisch für diese Krankheit, halt bei einer Hormonumstellung. Mhm. Und dann nochmal in der Schwangerschaft. Das war bei mir halt, also ich habe eine 18-jährige Tochter, das war dann nochmal ganz extrem. Und sind die dann geblieben oder haben einige sich auch wieder zurückentwickelt? Nee, wenn die kommen, dann bilden die sich nicht mehr zurück. Also da hat man keine Chance. Ne? Ach so, wenn die einmal da sind, sind sie da. Das heißt, wenn man, ich versuche es mir immer noch vorzustellen, wenn man über deinen Rücken fassen würde, ist das wie so ein Noppenfeld? Ein Streuselkuchen, ja. Ah, ja. Kann man das nicht benennen. Ne? Ja. Und sind die ganz abgerundet, diese Erhebungen? Ja, die sind abgerundet. Ganz abgerundet und eben in Hautfarbe, wie du sagst. Ja, ja. Tut das weh, wenn man da drauf fasst? Nee, das nicht. Aber es kann halt sein, gerade im Sommer, wenn man schwitzt, ne, dann die sind ja so dicht nebeneinander, dass es also keinen Platz hat zum, ja, dass Luft dran kommt. Das fängt dann halt an zu jucken und das ist also schon ziemlich unangenehm. Wie hoch werden die ungefähr? Einen halben Zentimeter? Kirschkern groß ungefähr sind die bei mir so. Das ist dann schon heftig, ne? Ja. Also so Schwimmbad und so ist nicht, ne? Also im Gesicht hast du auch keine? Ja, so ein bisschen. Also ich hatte mein Hals, da waren auch ziemlich viele, aber das habe ich in Berlin jetzt mal in Angriff genommen und das ist auch ganz gut geworden. Ne? Achso, du hast das schon gemacht in Berlin? Ja, ich gehe jetzt im November zum dritten Mal nach Berlin. Ne? Ja, und die lasern das komplett weg? Bleiben dann kleine Narben oder Wunden? Da bleiben weiße Stellen, ja, es bleiben Narben zurück, das sind dann halt weiße Stellen. Ja, aber damit kann man leben? Das sieht aus wie eine Pigmentstörung. Also damit kann man sich ja eher leben wie mit diesen Fibromen, weil man ist wirklich gehandicapt. Ich gehe in kein Schwimmbad, ne? Also ich meine, gut, ich fahre ans Meer. Das lasse ich mir nicht nehmen, aber ich laufe halt mit T-Shirt rum. Mhm. Ich hatte es gerade am Anfang nicht ganz mitbekommen. An den Beinen ist es nicht ausgebildet? Doch, ein bisschen. Ein bisschen. Da habe ich auch einige gerade letztes Jahr weglasern lassen, doch, doch. Und wie ist es im Genitalbereich? Das ist nicht schlimm da. Das ist nicht schlimm. Mhm. Nee. Und dieses Weglasern, ich meine, wenn das so viele sind, vor allen Dingen auf dem Rücken, wie du es gerade beschrieben hast, ist das ja ein irrer Aufwand, wenn man sie gänzlich weglasern würde wollen. Ja, ne? bei der ersten OP sind um die 400 weggelasert. 400. Und was schätzt du, wie viel du hast? Ach, ich habe noch nicht gezählt. Also diese 400, sind das die Hälfte? Oder? Nee, das ist nicht die Hälfte. Nicht, das ist ein ganz, ganz kleiner Teil davon. Ganz kleiner Teil. Also hast du ein paar Tausend von den Dingen. Das sind ein paar Tausend und das sind auch noch mehrere OPs. Ne? Zahlt denn das die Krankenkasse? Das zahlt zum Glück die Krankenkasse. Es war ein bisschen am Anfang ein bisschen schwierig, aber mittlerweile ist es also von meiner Krankenkasse her anerkannt. Und Diese Erkrankung zeigt die sich nur in dicken Ausrufungszeichen durch diese Erhebung, diese Kirschkernerhebung, wie du sie gerade geschildert hast? Oder geht sie einher auch noch mit Schmerzen, mit Unwohlsein oder mit irgendwelchen anderen Begleitern? Nein, aber das Schlimme an dieser Krankheit ist, es ist sehr heimtückisch, die können auch innen wachsen. Also, Ach so. Also ich kenne einige, wo halt auch, die gehen sehr gern auf den Sehnerv. Mhm. Da ist dann irgendwann eine Erblindung. Kann man das denn mit einem Computertomographen zum Beispiel feststellen, ob man innen befallen ist? Ja, ja. Aber du bist nicht innen befallen? Ich habe es noch nicht machen lassen, weil also diese Gliome auf dem Sehnerv, die kommen eigentlich in der Kindheit und das merkt man dann recht früh. Also da hatte ich eigentlich nie Probleme. Ne? Aber ich könnte mir dann vorstellen, dass es an zahlreichen anderen inneren Organen irgendwie auch passieren könnte, oder? Kann natürlich passieren, ne? Aber wenn die natürlich nur so klein sind, bewirken die natürlich nichts. Ne? Wenn du die jetzt, nehmen wir mal an, und ich würde es dir sehr wünschen, wenn die alle irgendwann weggelasert sind, ist dann Ruhe oder können nochmal welche kommen? Nein, das kann jederzeit an anderen Stellen wieder auftreten. Mhm. Also die Stellen, die weggelasert sind, da hat man Ruhe, aber die anderen, an anderen Stellen kann es wieder auftreten. Ne? Und in all den Jahren dieser Erkrankung, in all den vielen Jahrzehnten, konnte man mit Medikamenten oder mit anderen Dingen, mit Bestrahlung und so, konnte man nichts machen? Nein, das ist eine Erbkrankheit, die ist einfach nicht, die muss man leider noch nicht so weit die ausdiagnostiziert, dass man jetzt irgendwie sagen kann, man kann was dagegen machen. Ja. Ne? Das ist eigentlich dann ist natürlich diese Lasertherapie schon ein Segen, ne? Dass das geht. Ein Segen, ja. Mhm. Und ich kann nur allen sagen, die das jetzt hören, also es gibt eine Klinik, die das macht. Ne? Mhm. Du sagst vielleicht nochmal den Namen dieser Erkrankung. Neurofibromatose oder Morbus Recklinghausen. Ja. Und in Berlin macht man das mit dieser Lasertherapie. Ja. Liebe Katrin, nicht Katrin, Karin, Nein. liebe Karin, Entschuldigung, dann wünsche ich dir, dass das weiter so positiv sich entwickelt mit der Lasertherapie. Ich hoffe es auch. In der Hoffnung, dass du irgendwann ganz frei bist von den Dingern. Hoffe ich auch. Ich wünsche alles Gute und alles Liebe. Ja, vielen Dank und deine Sendung ist einfach super. Dankeschön, vielen Dank. Okay. Tschüss. Also, tschüss. Und hier ist Johanna. Johanna ist 56. Guten Morgen, Johanna. Guten Morgen, Domian. Ja, hallo, guten Morgen. Hallo. Also Karin, toi, toi, toi. Ich kenne diese Erkrankung durch eine Freundin, die hat das auch. Ja. Sie packt das. Das geht. Ja. Johanna, warum hast du angerufen zum Thema Haut? Ja, zu dem Thema Vorhaut. Zum Thema Vorhaut? Jo. Warum? Also da war eben jemand, der gerade auf der Arbeit war. Ich weiß den Namen momentan. Ja, genau. Das war der Bernhard gerade. Der Bernhard. Mhm. Okay, grüß dich Bernhard. Der hört garantiert noch zu. Bestimmt, ja. Ja, also ich gebe ihm recht. Also ich bin seit 1990 Single. Ja. Der Scheidung. War fast 21 Jahre verheiratet. Mhm. Und meine Erfahrung ist, ich habe in der Zeit mehrere Männer kennengelernt. Okay, ne? Mhm. Jemand ist ja geboren, um allein zu bleiben. So, genau. Und ich habe Männer kennengelernt, die halt ungepflegt waren. Ja, also nichts gegen Männer. Es gibt diese und diese Männer. Also Männer hört auf. Ne? Also du meinst, dass Männer mit Vorhaut eher auffallen, wenn sie ungepflegt sind? Auf jeden Fall. Und das heißt, da hast du schlechte Erfahrungen gemacht? Also mich persönlich schreckt es ab, es riecht dann irgendwie, wenn sie sich nicht richtig pflegen. Mhm. Das bedeutet, das weiß ich, dass die Vorhaut zurückgezogen werden muss, um sich richtig zu reinigen und das nicht nur einmal täglich, sondern besonders, wenn man gerade vorhat, mit der Partnerin zu schlafen. Mhm. Ne? Da, also so, und viele Männer sind halt zu faul dazu. Ja. Ich sage es so, wie es ist. Ja, was mich erstaunt, wenn ich das immer so höre von vorwiegend Frauen, dass ihr solche Erfahrungen macht. Und ich bin immer entsetzt über die Nachlässigkeit meiner Geschlechtsgenossen. Im Zeitalter der Dusche dürfte dieses Jahr überhaupt nicht mehr ein Thema sein. Ja. Überhaupt kein Thema mehr sein. Und zwei Männer, also in diesen Jahren, zwei Männer hatte ich kennengelernt, die hatten halt ihre Vorhaut nicht mehr. Sie waren beschnitten. Es waren keine Türken, es waren Deutsche. Mhm. Also ob Moslem, ne, bei denen ist das ja Gesetz. Mhm. Das hört sich ja von Bernhard, ne? Mit so, du hattest jetzt zwei und wie hat dir das mit denen gefallen? Super. Super. Ja. Super. Ah. Kein Geruch, wie soll ich sagen? Also auch der Orgasmus für ein, also das Zusammensein mit einer Frau war bedeutend schöner. Ja, die Jungs sind natürlich auch nicht so empfindlich. Das heißt, die können länger. Ne? Und das gefällt euch Mädels natürlich. Ja. Ja, sagt Johanna. Ja, mit 56, ich weiß es, jo. Sag mal, du warst 21 Jahre verheiratet. War dein Mann auch beschnitten? Nee. Nein. Der war nicht beschnitten. Hattest du denn mit dem auch so Hygieneprobleme? Mhm. Auch? Ja. Und den konntest du nicht erziehen in all den Jahren, dass der Nein. Bursche sich mal öfters den Pimmel wäscht? Nein. Nee? Nein. Mann, oh Mann, oh Mann. Nein. Ich fass es nicht. Aber du gehst jetzt nicht so weit, wenn du jetzt einen Typ kennenlernst, dass die Voraussetzung ist, der muss beschnitten sein, bevor du mit Nein. dem... Nein. So weit nur auch Gottes nicht. Willen. Nein, aber ich meine, wenn es zu Annäherungen kommt, man wird zärtlicher und sofern ich merke, man, ja, wie soll ich dir das erklären? Ich bin sehbehindert und Leute, die sehbehindert sind, die haben halt besseres Empfinden mit der Nase und oh, ja. mit dem Mund. Oh ja, klar, das ist natürlich der Geruchssinn extrem ausgeprägt und da muss man piekfein und wirklich super blitzblank sauber sein. Und sofern ich merke, man wird zärtlich, also ne, von oben nach unten so ein bisschen. Ja, und sofern ich einen üblen Geruch rieche, ist es aus. Das habe ich zum Thomas auch schon eben gesagt. Johanna, kann ich völlig verstehen. Ein übler Geruch und die Erotik und die Sexualität ist vorbei. Genau. Aber danke, Domian. Sehe ich genau wie du. Das als Mann, der mir das mal endlich sagt. Ich habe so mit vielen Männern diskutiert, so egal wo auch immer. Da kam ich irgendwie, ich wurde nicht akzeptiert. Doch. Ich kann das gut verstehen, was du sagst. Und wie gesagt, ich bin nur entsetzt über die Männer, dass die sich nicht richtig waschen. Also das verstehe ich nicht. Ja. Besonders, wenn man weiß, man genau, hat, es ne? steht was Nettes bevor, ne? Dann geht man nochmal schneller mal aufs Klöchen und Vorhaut nach hinten. So, ruckzuck geht das. Ja. Ja. Männer, hört mich. Ja. Liebe Johanna, ich wünsche dir nette, saubere Männer. Sagen wir so. Ja. Vielleicht mal den richtigen. Ne? Und vor allen Dingen den richtigen wünsche ich dir. Alles Gute. Okay, du. Tschüss. Dann. Ciao. Sag mal, ja. Bitte, ich hätte auch endlich mal, ich kenne dich schon seit so lange wie du existierst hier mit eurer Sendung. Ja. Alle Grüße noch an dein Kollegium. Ja. Bitte auch mal endlich ein Autogramm. Ja, da liegst du auf. Weißt du, was mein größter Wunsch Na? Ist? Dich mal persönlich kennenzulernen. Ja, ist ein bisschen schwierig wahrscheinlich, aber Autogramm kriegst du. Du legst auf, wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift. Okay? Okay, du alles Liebe, tschüss. Tschüss. Das war's heute. Freunde, in der Technik war Uwe Petersen und das war unser Thema Haut. Morgen sind wir auch wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr WDR Fernsehen, 1 Uhr 1 Festival mit einer freien Themennacht und ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Ich wünsche euch jetzt eine schöne Nacht, eine gute Nacht und sage tschüss.